Ja, es war kleinlich. Jetzt kommt ein Lied, das ist erstens nicht klein und zweitens hoffentlich auch nicht kleinlich. Das ist ein Lied, wo die Überleitung vom Komsomol her vielleicht gar nicht so schwer ist zu diesem Lied. Es ist ein Lied auf eine Frau, die durch die Schule der FDJ gegangen ist. Es ist ein Lied auf die Revolution, auf ihr Risiko, auf die, die es tragen oder trugen, wie zum Beispiel Tamara Bunke. Für die, die Tamara Bunke nicht kennen, Tamara Bunke ist eine Frau, als Kind deutscher Eltern im argentinischen Exil geboren, aufgewachsen in Eisenhüttenstadt, später nach Kuba gegangen, beeindruckt, stark beeindruckt von der kubanischen Revolution, die damals gerade stattgefunden hatte, wollte mitkämpfen in dieser Revolution und nicht nur für Kuba, sondern für ganz Lateinamerika. Sie ist gefallen an der Seite von Che Guevara im Dschungelkrieg von Bolivien. Was geht den Sänger an in diesem Land, die ihren Tod am Rio Grande fand? Tamara kam aus Eisenhüttenstadt, wo es noch heute ihre Leute hat. Auf einem Foto habe ich sie gesehen, sie war nicht schön im Sinn von erogen. Auf einem Dokument las ich von ihr, die Reifeprüfung machte sie mit 4. Und war doch niemals für den lieben Gott und trug die Bluse von der FDJ, den Karabiner von der GST und tat vorerst noch keinem damit weh. Tanja, la Guerillera, Tanja, Partisan. Beruflich schien sie etwas wechselhaft, für manche Strecken fehlte ihr der Saft und mancher Anfang war dann kein Gewinn und auch ein Studium warf sie wieder hin. Und war mal hier dabei und da dabei, doch schon mit 18 Jahren in der Partei, der sie die Treue auch gehalten hat, im Urwald wie in Eisenhüttenstadt. Das heißt, einen Standpunkt hat sie sich erwählt und suchte nun die Rolle, die was zählt und fand in keiner Rolle sich so gut, dass man so unermüdlich weiter tut. Tanja, la Guerillera, Tanja, Partisan. Die ihr ein Mädchen schnell als Flittchen seht, wenn es mit Ausländern zu häufig geht. Ihr habt wohl auch Tamara so genannt, sie hat sehr viele Ausländer gekannt. Besonders die aus Südamerika. Sie war ja selbst geboren einst all da, als ihre Eltern weilten im Exil und hierzulande Hitler trieb sein Spiel. Und saß mit ihnen ganze Nächte lang und lauschte ihrem stürmischen Gesang und spielte selber das Akkordeon und diskutierte die Revolution. Tanja, la Guerillera, Tanja, Partisan. Vielleicht war es Fernweh, was sie Heimweh nannt. Da war ein fernes, nahgerücktes Land, wohin es sie mit jeder Faser trieb, auch dass dies ferne Land uns nahe blieb. Vielleicht sagte ihr zum Abschied die Partei, dass auch bei uns noch viel zu machen sei und das wär grad so revolutionär wie Partisanenkampf mit dem Gewehr. Und ich bin sicher, sie hat es gewusst und hat auch einfach fortgemusst und folgte ihrem Stern nach überall, denn dieser Stern ist international. Tanja, la Guerillera, Tanja, Partisan. Am Anfang kamen noch der Briefe viel und sagten alles noch und ganz zivil. Dann hat man nicht mehr viel von ihr gehört und ihre Briefe wurden zugekehrt. Und widersprachen sich auch unterdes, und jedem schrieb sie etwas anderes, und viele dachten schon, dies tät sie nun, sich hierzulande interessant zu tun. Und wusste nicht, wie interessant sie wär, schrieb sie die ganze Wahrheit uns hierher, und ahnte nicht, wie viel die Wahrheit wog, dass sie die eigenen Eltern drum belog. Tanja La Guerriera, Tanja Partisan. Von ihrer Liebe weiß man nichts genau, doch sie war Frau wie jede andere Frau. Es heißt, es gibt von ihr noch ein Gedicht, das irgendwie ein wenig drüber spricht. Doch soll es weiter in den Versen ruhen? Wir wollen es nicht in unsere Münder tun und dessen Illustrierten nicht entweihen und nicht nach Sensationen lüstern sein. Auf jeden Fall war Liebe nie das Maß der Ehe, die sie einging in La Paz. Die war ein Teil vom großen Plan und war beendet schon nach einem halben Jahr. Tanja Lageri.